El Canal de Panamá es religión nacional. Der Panama-Kanal ist heute ein Nationalheiligtum. Ein lugar que fue de tantas cosas. Dem Ort, an dem so viele schlechte Dinge geschehen sind, so viel Krieg, soll nun Frieden gegeben werden. Den USA ging es darum, dass unsere Regierungen dafür sorgen, dass sich der Kommunismus nicht in der Region ausbreitet. Wir werden bald Frachtschiffe mit bis zu 12.600 Containern abfertigen können. At the beginning in 2006 there were many voices against the project. Es gab viele Stimmen gegen die Kanalerweiterung, vor allem gegen die neuen Schleusen. Pensamos candidamente de que el canal se iba a panameñizar. Mit der Rückgabe der Kanalzone dachten wir naiverweise, der Kanal werde sich panamaisieren. Stattdessen musste Panama sich sozusagen kanalisieren. Panama. Kanal als Schicksal? Feature von Michael Marek und Sven Weniger. Amador Causeway im Südwesten von Panama-Stadt. Hier am Pazifischen Ozean, gleich hinter der schmalen Landzunge mit ihren weißen Stränden, beginnt die wohl berühmteste Wasserstraße der Welt. Langsam schiebt sich die Gas Meridian, ein heimischer Flüssiggasfrachter, heran. Die Coral Princess, ein Kreuzfahrtschiff unter der Flagge Bermudas, gleitet an wartenden Tankern vorbei in Richtung Kanal. Estamos aquí en el Canal de Panamá, en la entrada pacífica. Wir stehen hier am pazifischen Zugang zum Panama-Kanal. Das Gelände wurde dem Meer entrissen, aufgeschüttet mit Abraum, der beim Bau des Kanals im Landesinneren ausgehoben wurde. José Miguel Guerra ist Radio- und Fernsehjournalist. In Panama schätzt man ihn als eine unabhängige Stimme mit publizistischem Gewicht. Der Kanal und seine Bedeutung für Panama beschäftigen den 49-Jährigen seit seiner Kindheit. Hinter uns befindet sich das Museum der Artenvielfalt, das von Frank Gehry entworfen wurde und in diesem Jahr endlich eröffnet wird. Außerdem haben wir einen Blick auf die Altstadt, ein UNESCO-Weltkulturerbe, und das moderne Finanzviertel Panama Cities. Etwa 80 Kilometer lang ist das Kanalsystem zwischen Pazifik und Atlantik. 80 Kilometer, die dem Welthandel einen Umweg von 8000 Kilometern rund um Kap Horn ersparen. Stattdessen geht es durch Regenwälder und Mangrovensümpfe, Seen und Schleusen. Etwa 40 Schiffe am Tag oder 14.000 im Jahr. Jeder dritte Dollar der heimischen Wirtschaft wird direkt oder indirekt mit dem Kanal verdient. Monate im Voraus buchen die großen Reedereien die Durchfahrt ihrer Flotte. Gefahren wird stets im Konvoi. Morgens in Richtung Karibik, abmittags umgekehrt zum Pazifik. Da drüben sieht man den Puente de las Americas. Sie wurde 1963 konstruiert, um eine Landverbindung zwischen Zentral- und Südamerika zu schaffen. Etwas voraus unterquert der Gastanker gerade die hoch aufragende Stahlbrücke. Über sie führt die Panamericana, das asphaltierte Rückgrat des Kontinents, die oft als Traumstraße bezeichnete Trasse zwischen Alaska und Feuerland. Wo die Brücke den Kanal überspannt, kreuzen sich zwei Lebensadern der Industriegesellschaft. Wer sie kontrolliert, hat Macht. Heute ebenso wie vor 100 Jahren bei Eröffnung des Kanals. We are waiting for assisting vessels in order to pass to Miraflores lot in this way. Wir erwarten das Schiff, um es zur ersten Schleuse zu bringen. Die Seeüberwachungsleitstelle hilft uns dabei. Cristobal Ruiz steht am Steuer eines Schleppers und hält auf die Coral Princess zu. Seit 15 Jahren arbeitet er für die Autoridad del Canal, die staatliche Kanalbehörde. Sein 4800 PS starker Bugsierer wurde angeschafft, um bald noch Größeres als diesen Ozeanriesen an den Haken zu nehmen. Schiffe der sogenannten Post-Panamax-Klasse. Wir arbeiten im Schichtdienst und bekommen täglich einen Arbeitsplan. Wir wissen zwei Tage im Voraus, wen wir an den Haken nehmen, aber das kann sich natürlich jederzeit ändern. An Bord des Kreuzfahrers klicken Fotoapparate, summen Camcorder, blitzen Ferngläser im Sonnenlicht. Die Touristen nutzen die 8 Stunden Kanalpassage, um das 8. Weltwunder für die zu Hause gebliebenen festzuhalten. Lotsen klettern an Bord und übernehmen das Kommando. Normally from 2-3 in the morning, start transiting the vessel in the north direction. Gewöhnlich starten die Schiffe, die im Pazifik gewartet haben, zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Got on the way, get in the canal. Sie fahren zuerst in die Miraflores, dann in die Pedro Miguel Schleuse. Danach geht es durch den sogenannten Gellert Cut, eine enge Passage, die bis jetzt nur als Einbahnstraße benutzt werden kann. And after the Gatun Lock. More or less at 12 p.m. Dann kommt der Gatun-Stausee mit seiner Schleuse, die den Kanal zur Karibik hin abschließt. Und schon haben wir den anderen Ozean erreicht. Ab Mittag geht es dann in umgekehrter Richtung los. Und abends verlassen die Schiffe den Kanal bei Panama City. After Miraflores Lock, and of course, finally get out of the. Inzwischen hat die Coral Princess die Miraflores-Schleuse erreicht. Die tonnenschweren Tore öffnen sich langsam, angetrieben von altertümlichen 25 PS-Motoren auf jeder Seite. Seit 1914 ist die Anlage schon im Einsatz. Arbeiter befestigen Schlepptaue an 4 kleinen Lokomotiven, sogenannten Mulis, die den Ozeanriesen an Stahltrossen in die Schleusenkammer manövrieren. Tatenlos schaut die Besatzung der Präzisionsarbeit von Lotsen, Schleusenmeister, Schlepperkapitän und den Besatzungen der Elektroloks zu. Zwischen Schiffsrumpf und Schleusenwand sind es nur wenige Zentimeter Spielraum. Für alles, was breiter ist als 32, länger als 300 und tiefer als 12 Meter, wäre hier Feierabend. Schiffe dieser Größenordnung gehören zur sogenannten Post-Panamax-Klasse. Ein Begriff, der das Nadelöhr des maritimen Welthandels auf den Punkt bringt. Doch damit soll nun bald Schluss sein. Direkt nebenan entsteht derzeit ein neues Schleusensystem mit jeweils 3 hintereinander gestaffelten Becken. Die gigantischen Wasserfahrstühle sind für Schiffe bis 366 Meter Länge ausgelegt. Die Hydraulik und die Steuertechnik zum Füllen und Entleeren der 55 Meter breiten Kammern liefert eine deutsche Firma. Die neuen Schleusen werden 40% länger und 60% breiter als die alten. Wir werden bald Frachtschiffe mit bis zu 12.600 Containern abfertigen können. Derzeit schaffen wir nur Schiffe mit maximal 5.000. Carlo Bellis arbeitet im Besucherzentrum des Panamakanals, einem 100 Jahre alten Prachtbau, direkt an der Miraflores-Schleuse. Panamas Wirtschaft stützt sich vor allem auf die Einnahmen aus dem Panamakanal. Ein Drittel jedes im Land umgesetzten Dollars kommt direkt oder indirekt aus dem Kanalgeschäft. Die niedrigste je registrierte Passagegebühr zahlte 1928 der US-Journalist Richard Halliburton. 36 Cent, um den Kanal als erster Mensch zu durchschwimmen. 10 Tage brauchte er dafür. Heute ist Schwimmen verboten. Für ein Containerschiff der größten Klasse zahlt der Eigner heute $240.000. The main users of the Panama Canal are the United States, China, Chile. Hauptnutzer des Kanals sind die USA, China, Chile, aber auch Japan und Südkorea. Südostasien ist die Nummer 1. Aber auch die Hapag-Lloyd-Reederei gehört zu den wichtigen Kunden. Klar, der Markt hat die Erweiterung verlangt. Die Planung von 1904 bezog sich natürlich auf sehr viel kleinere Schiffe. Der Kanal ist also seit langem veraltet. Sin embargo, nuestro canal se ha quedado obsoleto. Immer wieder hat sich der Journalist José Miguel Guerra mit der Geschichte des Kanals und der Rolle des großen Bruders im Norden befasst, ohne den es Panama wohl gar nicht geben würde. Die USA, die sich 1903 ihre Unterstützung für die Loslösung der Region von Kolumbien mit der Kontrolle über den geplanten Wasserweg vergelten ließen, bestimmten über Jahrzehnte die Geschicke der Republik. 85 Jahre lang hielten sie zudem eine jeweils 8 Kilometer breite Zone auf beiden Seiten des Kanals besetzt. Erst am 31. Dezember 1999 fielen die Hoheitsrechte an die Panamenios zurück. Miroslava Herrera arbeitet für die Kanalgesellschaft. Sie dokumentiert die verschiedenen Bauphasen der Kanalerweiterung. It takes us back to 1939. Back then the Americans were administrating, managing the canal as a military asset. Für die US-Amerikaner war der Kanal zunächst vor allem eine militärische Angelegenheit. 1939, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, entschieden sie, dass er erweitert werden solle. Aber dazu kam es nicht. Erst 1999 wurden die Pläne wieder aufgenommen. Bei der Volksbefragung 2006 stimmten 3/4 der Panamenos dafür. El Canal de Panamá es religión nacional. No lo atacan ni la oposición ni el gobierno. Y lo que da el Canal de Panamá es dinero. Der Panama-Kanal ist heute ein Nationalheiligtum. Weder Regierung noch Opposition stellen ihn in Frage, denn der Kanal bringt eine Menge Geld in unser Land. Doch der Ausbau läuft schleppender als geplant. Finanzierungsprobleme und Streiks warfen das Projekt immer wieder zurück. Frühestens Ende 2015 sollen die Arbeiten nun endlich abgeschlossen sein. Die zur 100-Jahr-Feier am 15. August geplante Einweihung muss also warten. In Panama wird die Erweiterung des Kanals sehr kontrovers diskutiert. Die einen verteidigen die staatliche Kanalbehörde mit dem Hinweis, dass viele qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden. Die anderen kritisieren, dass die Projektaufsicht ausgerechnet in den Händen derer liegt, die auch die Kanalerweiterung durchführen. Auch die Tatsache, dass mit einer spanischen Firma das günstigste Angebot in Zuschlag bekam, dass wir also den billigsten statt den realistischen Weg gegangen sind, hat dazu beigetragen, dass wir wohl erst 2016 mit der Einweihung rechnen können. Antes que la parte realista y ya vamos por el 2016 para inaugurar esta obra. Dann wird mit einiger Wahrscheinlichkeit bereits an einer Konkurrenz gearbeitet. Ein wenig nördlich in Nicaragua planen überwiegend chinesische Investoren einen Kanal mit noch einmal deutlich größeren Dimensionen für Schiffe bis zu 400.000 Tonnen. Trotzdem macht sich in Panama niemand Sorgen, die 5 Milliarden Dollar für die Erweiterung könnten zur Fehlinvestition werden. In nur 10 Jahren sollen sich die Baukosten amortisiert haben. Desde que el canal es administrado por los panameños, desde que las ganancias de este canal de Panamá llegan a las arcas del Estado panameño, Panamá ha logrado desarrollarse. Seit der Kanal von uns Panameños selbst verwaltet wird, seitdem wir die Gebühren selbst einnehmen, erlebt das Land eine enorme Entwicklung. Das sieht man vor allem in der Hauptstadt. Ahora estamos hablando. Früher gaben uns die Amerikaner gerade einmal 200 Millionen Dollar ab. Heute nehmen wir fast 5-mal so viel ein. Allerdings versagt die Politik, wenn es um die gerechte Verteilung dieser Einnahmen geht. Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in Reiche und Arme. Dabei sollten eigentlich alle von dem Boom profitieren. Aber wir spüren, dass diese Dynamik ausgeblieben ist. Wer sich in Panama City umsieht, findet wenig von der einstigen Kolonialstadt wieder, die der spanische Eroberer Pedro Arias Dávila 1519 mit 100 Mitstreitern gründete. Das Viertel um Bischofspalast, Kathedrale und Rathaus ist als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt, aber das war es auch schon. Dutzende Hochhäuser haben der Stadt eine nordamerikanische Skyline beschert. Pläne errichten Wolkenkratzer, ein neues Flughafenterminal entsteht, eine U-Bahn soll für schnelle Verbindungen sorgen. Sogar künstliche Inseln werden aufgeschüttet. Die Costa del Este war noch vor einem Jahrzehnt eine riesige Müllhalde. Heute spiegelt sich die Sonne in den gläsernen Fassaden der Hochhäuser. Die Gegend gehört jetzt zu den teuersten in Panama. Privatschule oder Golfplatz, hier gibt es alles, was wohlhabende Mieter und Eigentümer begehren. Viel ausländisches Kapital, auch Schwarzgeld, ist in das 3 Millionen Einwohnerland geflossen, in dem 1/4 der Bevölkerung noch immer unter der Armutsgrenze lebt. In Panama wird das Bankgeheimnis eisern geschützt. 85 nationale und internationale Kreditinstitute haben sich angesiedelt. La gran afluencia de edificios de apartamentos o condominios, como se le llama, Die Hochhäuser im Miami-Stil haben uns ein ähnliches Problem gebracht, wie sie es dort auch haben. Wenn man abends durch diese Gebiete mit ihren vertikal gestapelten Wohnungen läuft, sieht man kaum Lichter brennen. Es heißt, 90% der Apartments seien verkauft, aber man weiß nicht, wem die eigentlich gehören und woher das Kapital kommt. Es gab eine große Affluenz von Menschen aus Venezuela, die in unser Land migrando. Es gibt hier viele Reiche, zum Beispiel aus Venezuela, die wegen Hugo Chavez das Land verlassen haben und große Summen anlegen. Wir haben auch Franchise-Verträge mit Burger King geschlossen. Solche Leute können die hohen Immobilienpreise bezahlen und lassen sie weiter explodieren. Viele Türme sind im Bau, aber auf vielen wird kaum gearbeitet. Es gibt Gebäude hier, die seit Jahren darauf warten, fertiggestellt zu werden. An vielen Blocks wird angenommen, dass es Narkogebäude sind. Man hat auch Drogen gefunden. Bosse wohnten hier. Im Ocean Trump Tower zum Beispiel kosten Apartments mehr als $1 Million. Der Tower des US-Baulöwen Donald Trump in Form eines gewaltigen Segels ist zum Emblem der Stadt geworden. Das höchste Gebäude der Region mit seinem Luxushotel weckt Sehnsüchte, die nicht befriedigt werden können. Vor allem unter jungen Panamenios. Evidentemente, el gran peligro que tenemos con las nuevas generaciones es la penetración. Wir haben ein großes Problem mit der jungen Generation. Das Eindringen des Konsumwahns über die Medien, wo ein Halbwüchsiger eher nach BlackBerry oder iPhone schielt, als sich für seine Umgebung zu interessieren. Dann hast du Leute, die seit Generationen von ihrem Land leben. Und dann kommen zum Beispiel zwei Deutsche und bieten ihnen $1 Million für ihr Grundstück. Was machen diese Leute mit dem Geld? Sie ziehen in die Stadt. Aber niemand bestellt mehr das Land. Wir sind immer stärker von Importgütern abhängig. Wir müssen Kaffee einführen, Reis, Kartoffeln, Zwiebeln. Nicht mal Milch und Fleisch produzieren wir genug. Die Ausbildung sollte in der Schule stattfinden. Aber dort wird weder ausgebildet noch erzogen. Wir haben es hier mit Konsumkids zu tun. Um ihre Wünsche zu befriedigen, organisieren sie sich in Gangs. In den letzten 5 Jahren sehen wir eine steil ansteigende Spirale der Gewalt. Nicht einmal 200 Meter Luftlinie vom Trump Tower entfernt beginnen die Slums. Wellblechhütten, stinkendes Wasser und schlammverschmierte Wege. Nur eine Autobahn trennt die Pools der Reichen von den Pfützen der Armen. Wir haben 70% Armut, 10% Mittelstand und 20% großen Reichtum. Der Paternalismus der Militärregierungen, die den Bedürftigen Lebensmittel schenkte, zerstörte die Moral vieler Panamenios, wie früher selbst für sich zu sorgen. Dazu kommt die Immigration von den Küsten, aus Asien, aus Zentralamerika, weil hier ja der Dollar ist. Menschen aus Kolumbien, Arme und Mittelstand, die hier Frieden suchen. Und tanto es así que el comercio al detalle en nuestro país en un 95%, si no más, le pertenece a los asiáticos. 95% des Einzelhandels gehören Asiaten. Der Straßenhandel wird fast komplett von Dominikanern beherrscht. Und was macht der Panameño? Der wartet darauf, dass einer seine Probleme löst. Dominicanos, centroamericanos, gente que se dedica a eso. ¿Y qué hace el panameño? El panameño está esperando que alguien le resuelva. Allí tú ves el conflicto. Pueblo. Während die Coral Princess die erste Schleuse hinter sich gelassen hat, überquert José Miguel Guerra die Puente de las Americas auf dem Weg zum Bahnhof. Hier startet der Zug nach Colón, dem Atlantikhafen am anderen Ende des Kanals. Die Bahnlinie, erbaut, um Arbeiter und Material zur Kanalbaustelle zu schaffen, folgt eng dem Lauf des Wasserwegs. Bueno, amigos, les cuento que dentro de este ferrocarril, construido por primera vez allá en 1850. Also, dieser Zug, dessen Trasse schon 1850 gebaut wurde, ist heute natürlich viel moderner und schneller. In weniger als einer Stunde bin ich damit in Colón. Uno pasa aquí alrededor de las esclusas, ve el área boscosa, ve los bosques protegidos. Er ist bei Touristen beliebt. Während der Fahrt kann man den Kanal betrachten, die Schleusen, den Regenwald, den Stausee Lago Ratún, bis man schließlich zu dem neuen Schleusensystem auf der anderen Seite und zum internationalen Puerto de Manzanillo mit seinen vielen Lastkränen kommt. A la Isla Colón para llegar a los puertos internacionales de Manzanillo, donde operan muchas grúas de carga para mover esa maquinaria. Je weiter wir uns von der Hauptstadt Panama City entfernen, desto wilder präsentiert sich Panama, das mit 77.000 Quadratkilometern nicht viel größer ist als Bayern. Lebensader für dieses so artenreiche Biotop ist der Rio Chagres, der den Kanal mit Wasser versorgt. Dann erreichen wir den Gatunsee. Ein idyllischer Ort, zumindest auf den ersten Blick. Hier, 10 Kilometer südwestlich der karibischen Hafenstadt Colón, neigt sich der Park des luxuriösen 5-Sterne-Hotels Meliá Panama Canal sanft zum See hinab. El Hotel Meliá Panama Canal es algo que he vivido desde que su proyecto fue presentado a la ARI. Ich besuchte das Hotel Meliá Panama Canal das erste Mal, als Don Damián Barceló, der Eigentümer, seine Pläne vorstellte. Sie müssen wissen, es war einst eine Militärbasis, in der viele lateinamerikanische Diktatoren ausgebildet wurden. Die gefürchtete Escuela de las Américas. Temida Escuela de las Américas. Die Palmen auf dem sorgsam gemähten Rasen rascheln im Wind. Es gibt einen Pavillon beim Bootsanleger und exotische Vögel, die unsichtbar irgendwo hoch oben in den Tropenbäumen keckern. Die Sonnenschirme am Pool sind noch blauer als der makellose Himmel. Livrierte Kellner servieren den Gästen Cocktails, die sich in der karibischen Nachmittagssonne auf Liegestühlen räkeln. Hinter den Mauern, in weichen Ockertönen, entführen lange Gänge die Gäste des Hotels aus der Mittagshitze in die dämmerige Stille kolonialer Siesta. Das dunkle Mobiliar duftet nach Öl. Nichts erinnert an die blutige Geschichte des Ortes. Die Schule der Amerikas, die es Gott sei Dank nicht mehr gibt, war die Bastion, in der spätere Generäle den Ritterschlag des Pentagons erhielten. Schließlich waren die Vereinigten Staaten die Hegemonialmacht in Lateinamerika. Die Philosophie der Akademie hatte wenig zu tun mit Menschenrechten und Respekt vor der Demokratie. Die Schule der Amerikas durchliefen Leute wie General Daubuisson aus El Salvador, Manuel Antonio Noriega, die Militärs von Paraguay, Augusto Pinochet aus Chile, Männer, die später Diktaturen errichteten. Los jóvenes muchos ahora como que ya no se interesan tanto en la historia. Lo que sí saben la mayoría de las personas es que esto fue la antigua escuela de las Américas. Heutzutage interessieren sich die jungen Leute nicht mehr so für Geschichte. Die meisten kennen zwar den Namen Schule der Amerikas, aber sie wissen nichts über deren Bedeutung. Zum Beispiel verstehen viele nicht, wie es möglich war, dass hier berüchtigte Diktatoren ausgebildet wurden. Wenn du das jemandem erzählst, sagt er, ist das tatsächlich wahr? Der 25-jährige Hotelpage Jorge Antonio Portillo führt die Gäste mit Begeisterung, aber auch mit einer noch nicht ganz überwundenen Scheu durch die weitläufige Anlage. Y esto se abrió para poder poner lo que es la cúpula o lucernario que tienen los colores de los países latinoamericanos, sobre todo España y Panamá. Die Glaskuppel über uns hat jetzt die Farben aller lateinamerikanischer Staaten. 25 Meter darunter die Windrose und die Hostie. Dem Ort, an dem so viele schlechte Dinge geschehen sind, so viel Krieg, soll nun Frieden gegeben werden. Malas que ocurrieron aquí, todo ese ambiente de guerra que hubo, entonces para darle ya un ambiente más de prosperidad y tranquilidad al lugar. Ursprünglich war das Gebäude ein Krankenhaus. Hier wurden Bauarbeiter versorgt, die sich in mehreren, anfangs vergeblichen Versuchen zwischen 1881 und 1914 durch den Isthmus wühlten. Die Bedingungen waren katastrophal. Zehntausende erkrankten an Malaria, viele Hunderte wurden bei Sprengarbeiten verletzt. Bis zur Fertigstellung des Kanals 1914 starben rund 28.000 Menschen. 1946, mit Beginn des Kalten Krieges, machten die USA aus dem Komplex Fort Gulick. Das lag zwar formal auf panamaischem Territorium, aber innerhalb der 16 Kilometer breiten Kanalzone, die die Vereinigten Staaten für sich reklamierten. Schnell wurde Fort Gulick zur wichtigsten Ausbildungsstätte für Generäle, Geheimdienstler und Agenten aus allen Ländern Lateinamerikas, mit Ausnahme Kubas. Zum Unterrichtsstoff gehörten antikommunistische Ideologie, Dschungelkrieg, Gegenspionage, Handbücher empfahlen Verhörtechniken wie Folter, Scheinhinrichtungen, Erpressung und die Festnahme von Verwandten der Verhörten. Es ist nicht so, dass die Escuela de las Americas dir sagte, du musst repressiv sein und dich gegen dein Volk wenden. Nein, so habe ich das nicht erlebt. Das Fundament der Akademie war, Militärs gegen die kommunistische Gefahr auszubilden. Erinnert sich Severiano Mejía Mosquera. Der Ex-Militär war Mitglied der Nationalgarde, Vize-Innenminister Panamas und Absolvent der Schule der Amerikas in den 1970er Jahren. Acuérdese que todo lo que surge en América Latina en la década 50 con el surgimiento. Sie müssen bedenken, dass viele unfähige Zivilregierungen schon in den 1950er Jahren von den jeweiligen Streitkräften gestürzt und deren Regime danach von den USA sofort anerkannt wurden. Den USA ging es darum, dass unsere Regierungen dafür sorgen, dass sich der Kommunismus nicht in der Region ausbreitet. Als Kuba durch Fidel Castro fiel, war es für die Gringos ein Schock, dass 150 Kilometer von Florida entfernt so etwas passieren konnte. Das hätte einen Dominoeffekt haben und andere radikal-soziale Bewegungen in ihrem sogenannten Hinterhof ermuntern können. Das war damals die Ausgangslage. Eso es la situación. La revolución cubana tuvo mucha incursión en América, en los países como nosotros, Nicaragua, Honduras. Auf die kubanische Revolution folgten viele kriegerische Auseinandersetzungen in Lateinamerika, in Nicaragua, Honduras. Wir unterrichteten in asymmetrischer Kriegsführung, ein sehr guter Kurs. Duró tres meses un curso muy bueno de guerra irregular. Ich habe die Escuela de las Americas immer als sehr professionell erlebt, ihre Militärdoktrin als sehr rein, mit einer tadellosen Auffassung von der Truppenführung. Da ging es um Ehre und beispielhaftes Verhalten. Ich glaube, dass die Escuela de las Americas ein sehr positives Schulungszentrum war. Rubén Darío Paredes, heute 81, gehörte als General der panamaischen Nationalgarde zu den Ausbildern. In den Köpfen der Leute ist nur hängen geblieben, dass grausame und blutrünstige Diktatoren die Akademie besucht haben. Zum Beispiel General Daubison aus El Salvador, der 1980 Pater Oscar Romero ermorden ließ. Aber man muss niemandem beibringen, wie man foltert. Wenn man jemandem die Fingernägel ausreißen will, wenn man foltern will, dann kann man das auch so. Es waren alle in der Escuela de las Americas, die Guten und die Bösen. Den meisten von uns ging es nur um die Stabilität des Landes. Die Macht der Fakten hat zur Verdrehung der Wahrheit beigetragen. Ich halte das für ungerecht. Wie auch sein Waffenbruder und Landsmann Mejía Mosqueda erlebte Rubén Darío Paredes den 20. Dezember 1989 als Schock. Am vierten Tag der amerikanischen Invasion in Panama steht fest, der Widerstand gegen die vorrückenden US-Streitkräfte ist größer als erwartet. So konnten heftige Angriffe Noriega treuer Truppen gegen das Hauptquartier der US-Armee in Panama-Stadt nur durch starke Luftunterstützung abgewehrt werden. US-amerikanische Fallschirmjäger besetzten das Land und stürzten Panamas Machthaber Manuel Noriega. Viele Jahre lang hatte Noriega, der selbst in der Escuela de las Americas ausgebildet worden war, als verlässlicher Freund Washingtons gegolten. Er verschob für die CIA Waffen an die Contras in Nicaragua, machte aber auch auf eigene Rechnung Geschäfte mit dem Drogenkartell von Medellin und tolerierte kolumbianische Guerilleros im Grenzgebiet. Vor allem aber konnte er nicht verhindern, dass sich im Land eine nationalistische Stimmung breitmachte, verbunden mit der Forderung, den Kanal nicht erst zur Jahrtausendwende der Regierung Panamas zu übergeben. Ich habe mit General Noriega bis zum letzten Moment zusammengearbeitet. Es ist schon merkwürdig, dass die Vereinigten Staaten ihn immer schätzten. Die Franzosen verliehen ihm sogar die Medaille der Ehrenlegion. Und dann wird er über Nacht zum Drogenhändler erklärt, vom engsten Verbündeten zum ärgsten Feind. Wer Verbrechen begeht, muss bestraft werden, keine Frage. Was ich nicht akzeptiere, ist, dass eine ganze Institution als verbrecherisch abgestempelt wird. Die von George Bush Senior angeordnete Invasion war innerhalb von 4 Tagen erfolgreich. Noriega landete in einem nordamerikanischen Gefängnis. Die Nationalgarde wurde aufgelöst. Der Kanal blieb für 10 weitere Jahre unter Kontrolle der USA. Alle späteren Präsidenten versprachen, die strategischen Interessen der USA in der Region zu achten. Und langsam, sehr langsam, setzte eine Aufarbeitung der autoritären Vergangenheit ein. Aquí en Panamá, que gracias a Dios por constitución no tenemos ejército, la policía cree realmente que ellos son autoridades. Gott sei Dank haben wir in Panama Kraft unserer Verfassung keine Armee mehr. Doch stattdessen denkt die Polizei nun, sie sei die Autorität im Land. Wo das doch eigentlich die Staatsanwälte, Richter und Gerichte sind. Polizisten fordern noch immer deinen Ausweis, setzen sich in dein Auto, nehmen dich fest, ganz wie sie wollen. Aber inzwischen sind immerhin Uniformierte, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben, verurteilt worden. Das ist die Message, die wir dem ganzen Kontinent geben müssen. Dass wir zu einer Reinigung entschlossen sind. Dass wir die Streitkräfte und deren Einfluss einschränken werden. Panama. Lange Synonym für eine klassische Bananenrepublik, moderate Militärdiktatur im Schutz des großen Nachbarn im Norden, Drogenumschlagplatz, Achse des Welthandels, doch ansonsten irrelevant. Wie entwickelt sich das Land heute, 14 Jahre nachdem es vollständige Souveränität über sein Territorium erlangt hat? Wie selbstbestimmt ist Panama? Im äußersten Süden könnten wir einige Antworten finden, hat uns der Journalist José Miguel Guerra geraten. Wir sind unterwegs auf der Panamericana in Richtung Tapón del Darién. Darién Gap oder Verschluss des Darién, so lässt sich der mysteriöse Name übersetzen. Denn hier entpuppt sich die oft besungene Traumstraße als Sackgasse. Knapp 100 Kilometer Straße fehlen zwischen Panama und dem Nachbarland Kolumbien, wo Südamerika beginnt. In der Parte geopolítica es un tapón contra la infiltración de las fuerzas armadas revolucionarias y los grupos irregulares, llámese paramilitares de Colombia. Aus Sicht der Geopolitiker hat der Tapón del Darién eine enorme Bedeutung. Sie sehen ihn als Barriere, um das Einsickern der kolumbianischen FARC-Guerilla und Paramilitärs nach Panama zu verhindern. Aber das ist falsch. Wahr ist, unter Noriega gab es eine Art Übereinkunft mit diesen Gruppen. Man ließ sie in Ruhe, wenn sie die grüne Grenze überschritten, um sich mit Nachschub zu versorgen oder auszuruhen. Nun soll auf Druck der USA die staatliche Souveränität mit allen Mitteln verteidigt werden. Dieser Strategiewechsel hat sehr viel Geld und auch Menschenleben gekostet. Dabei weiß jeder, eine vollständige Kontrolle des Gebiets ist unmöglich. Die Grenze mitten im Dschungel ist viel zu weitläufig. Der Darién ist die südöstlichste Provinz Panamas. Hier drängen sich Tiere und Pflanzen in einer Vielfalt und Pracht wie in wenigen anderen Weltgegenden. Ein wildes Land, kleiner als Schleswig-Holstein, kaum erschlossen, wenig besiedelt. Nur etwa 46.000 Menschen leben im Darién. Es ist keine alltägliche, keine einfache Reise, das merken wir bald. Polizei kontrolliert an Checkpoints mehrfach die Papiere. Es sind kleine Posten, einspurige Fahrbahn, großes Stoppschild, ein Holzverschlag in Oliv, kaffeebraune Männer in Tarnuniform, die Sturmgewehre lehnen an der Wand. Stolz an der Grenze zu leben und unser Land zu verteidigen, für Gott und Vaterland. So steht es in großen Lettern auf einer riesigen Tafel. Der Uniformierte gibt die Pässe zurück. Es geht weiter auf dem zweispurigen Asphaltband, das den Darién durchschneidet. Manchmal schnurgerade, dann wieder in weichen Schwüngen. Dschungel wechselt mit Weideland, Hügelketten auf und ab, über rostende Eisenbrücken, vorbei an kleinen Siedlungen, deren einfache Holzhütten fast verschluckt werden von der sattgrünen Natur. El puesto de policía que estaba allá, que usted vio que había un cuartel más grande, ese es el puesto principal aquí en el área. Der Polizeiposten eben war der wichtigste in der Gegend um Metetí, der größten Stadt hier. Früher sollten die Beamten vor allem kolumbianische Guerilleros oder Paramilitärs aufspüren. Heute geht es darum, illegale Einwanderer abzufangen und darum, den Drogenhandel im Grenzgebiet einzudämmen. Javier Calvo ist Ex-Militär. Er hat eine kleine Finca im Darién. 300 Kilometer sind es von der Hauptstadt bis ins Herz des Urwalds. Die Straße wird zusehends schlechter. Immer wieder Löcher und Blasen im Teer, über die der alte Toyota wie ein Ziegenbock hüpft. Die panamaischen Behörden sehen Ausländer nicht gern im Darién. Wir sind froh, dass Javier uns begleitet. Cuando Noriega estaba en el poder, él tenía un control prácticamente absoluto. Javier kommt auf General Noriega zu sprechen, den ehemaligen Musterschüler und späteren Todfeind der USA, der für Tausende von Menschenrechtsverletzungen in Panama verantwortlich gemacht wird. Entonces sus allegados se supone que siguieron con el negocio cada uno por su cuenta sin que hubiese ningún control. Während Noriega an der Macht war, kontrollierte er etwa 80% des Rauschgiftgeschäfts und den kompletten Waffenhandel. Nachdem er verschwunden war und die Armee aufgelöst wurde, begannen seine ehemaligen Kumpanen auf eigene Rechnung, jeder für sich, Geschäfte zu machen. Dadurch stiegen Drogenkonsum und Handel bei uns ebenso sprunghaft an wie die Gewaltkriminalität und Waffenschieberei. Seitdem müssen alle demokratisch gewählten Regierungen sozusagen Feuerwehr spielen, um Exzesse wieder einzudämmen, die es nicht gab, als die Militärs das Land kontrollierten. Kaffeepause in einer Fonda, eine der einfachen Gaststätten an der Panamericana. Ein paar Wellblechwände, abgenutzte Stühle und Tische, drinnen eine kleine Küche. Tagelöhner, Bauern, Lastwagenfahrer, alle essen hier. Es gibt Huhn und Rind, Reis mit Linsen, schwarze Bohnen, frittierte Bananen. Für $3 bis $4 schlägt man sich den Bauch voll. Regenschauer prasseln herunter. Ein Motorradfahrer flüchtet sich zu uns unter das Dach der Terrasse. Wo der Asphalt aufhört, versinkt alles im Schlamm. Wir fahren weiter. Die Ortschaften werden immer kleiner. Rechts taucht Adimaye auf, das größte Reservat im Siedlungsgebiet der Mbela und Waunan. Beide indigenen Völker sind weitgehend Selbstversorger, leben in traditionellen, an den Seiten offenen Rundhütten, die auf hohen Stelzen stehen und so geräumig sind, dass sie eine Großfamilie aufnehmen. Etwa 22.000 Mbela und 7.000 Waunan leben heute im Darien. Los Waunan son indios originarios de Colombia, pero entraron a Panamá a través de la frontera exactamente con Colombia. Die Waunan kommen eigentlich aus Kolumbien. Sie überquerten irgendwann die Grenze. Es gibt physische Unterschiede. Die Waunan haben hellere Haut und manchmal sogar blonde Haare. Wer sich auskennt, kann sie auch an den Gesichtszügen unterscheiden. Auch ihre Dialekte unterscheiden sich. Um miteinander zu sprechen, müssen sie die Sprache des jeweils anderen Stammes erlernen. Da die Waunan hier akzeptiert werden, sind sie heute ganz offiziell als indigene Panamenios registriert. Yavisa liegt in einem Bogen des Chuconaque, des längsten Flusses in Panama. Träge und erdbraun fließt er dem Pazifik entgegen. Der 2000-Seelen-Ort wirkt wie die Kulisse eines Indiana-Jones-Films. Unwirklich und aus einer vergangenen Zeit. Yavisa ist derb, mit Abfall unter den Stelzenhäusern und rostigen Wellblechdächern. Ein Ort mit grellen, abblätternden Farben, mit Cantinas, in denen Latino-Hits wummern und zu viel gebechert wird. Mit dunklen Läden voll obskurer Waren, mit abgehalfterten Bussen und Trucks, mit stoischen Indigenen und hellhäutigen Panamenios aus dem Westen des Landes, die Fremde misstrauisch beäugen. Wir sehen uns um. Eben noch die breite, scheinbar endlose Carretera, nun rücken die Häuser zusammen, als wollten sie der Straße die Luft abdrücken. Der Asphalt franzt aus. Dann liegt plötzlich ein Fahrweg quer, dahinter, wie ein Riegel, eine Reihe Holzbuden. Das war es. Kein Abgrund, kein Ozean, kein unüberwindbares Gebirge, das sich uns in den Weg stellt. Nach 13.000 Kilometern durch Nord- und Mittelamerika endet der Mythos Panamericaner hier, mitten im Dschungel Panamas, so banal, dass einem die Worte fehlen. In Dutzenden von Reisebüchern wird der Tapón del Darién beschrieben. Immer wieder gab es Versuche, ihn zu überwinden, doch Landfahrzeuge scheitern in den Sümpfen. Und die Regierung in Panama City kann sich seit Jahrzehnten nicht zum Weiterbau durchringen. Eine offizielle Begründung gibt es nicht. Wer dazu ein Gespräch mit panamaischen Offiziellen und Botschaftsvertretern der USA in Panama City führen will, wird freundlich abgewiesen. Kein Kommentar. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die sogenannten Panamax-Übungen, die jedes Jahr von den Vereinigten Staaten organisiert werden, um die Kanalzone zu sichern, auch die Dschungelgebiete des Darién einschließen. Es gibt versteckte Trainingscamps, die nur die Urwaldbewohner kennen. José Miguel Guerra sieht in der Angst der USA vor einer Landverbindung zwischen Süd- und Mittelamerika vor allem eines: Paranoia. El gobierno de Colombia de Álvaro Uribe quería abrir el tapón de Darién para el beneficio de sus comunidades, no tanto para el beneficio nuestro. Die kolumbianische Regierung unter Álvaro Uribe wollte den Tapón del Darién öffnen zum Nutzen der Gemeinden auf der anderen Seite, nicht so sehr unseretwegen. Para nosotros sigue siendo el tabú. Aber für uns bleibt es ein Tabu, das sie uns in den Kopf gesetzt haben, dass der Darién uns vor der Guerilla schützt und vor den Drogenhändlern, was völliger Quatsch ist. Der Drogentransport läuft nicht über Land, sondern über das Meer oder auf dem Luftweg. Das erfahren wir aus jedem Thriller, aus jedem Buch über Pablo Escobar und all die anderen. De la comunidad de Yavisa para adelante, todo se hace por medio de motor y piragua. que para los Darienitas es un sistema muy costoso. Ab Yavisa geht alles nur mit Kanus und Motorbooten. Für die Dörfer tiefer im Darien ist das sehr kostspielig, weil das Benzin so teuer ist. Wir fordern von der Regierung, dass sie die Straße von Yavisa verlängert bis zu einer Gemeinde an der Grenze, die Boca de Cupa heißt. Ereifert sich Jaime Enrique, Repräsentante, also politischer Vertreter der Gemeinde Yavisa. La razón de medio ambiente no puede obstruir el adelanto de la población por toda la vida. Umweltschutz darf nicht den Fortschritt der Bevölkerung verhindern. Klar werden für eine Straße einige Bäume gefällt, aber für viele Leute wird sich das Leben verbessern. Se va a beneficiar una cantidad de gente muy importante. Auch José Miguel Guerra befürwortet einen Ausbau der Panamericana, knüpft ihn aber an einen allgemeinen zivilisatorischen Fortschritt in der abgelegenen Region. Bueno, mira, el tapón de Darién para nosotros es un pulmón que ayuda a nuestro país. Sin embargo, años de políticas erráticas. Der Tapón del Darién ist die Lunge unseres Landes. Aber Jahre unausgegorener Politik führten dazu, dass die Siedler, die aus Zentralpanama hierher kamen, mit ihrem neuen Lebensraum schlecht umgingen. Anstatt Vieh zu halten, wo Platz war, schufen sie Weideland für riesige Rinderherden, indem sie einfach alle Bäume fällten. Talas todos los árboles, creas un gran pastizal. Los indígenas de la región. Die indigenen Völker der Region aber haben mittlerweile ihre Identität wiedererlangt. Sie haben jetzt ihre eigenen Verwaltungsbezirke, meist riesige Gebiete, die landwirtschaftlich nicht mehr entwickelt werden, weil sie traditionell in Subsistenz leben. Handel interessiert sie nicht. Und so gibt es Konflikte mit den Siedlern, die genau dorthin wollen. Es ist eine unübersichtliche Gemengelage im Darién. Siedler, die ihre Produkte vermarkten und bequemer leben wollen. Eine Regierung, die die Panamericana gern ausbauen würde, aber Angst vor Guerilleros, Immigranten und Drogenkurieren hat. Begehrlichkeiten hinsichtlich vermuteter Ölvorkommen, über die wegen fehlender Daten nur spekuliert werden kann. Indigene und Ökologen, die die Artenvielfalt des Regenwaldes in Gefahr sehen. Und der große amerikanische Freund im Norden, dem die kleine, aber schwer überwindbare Lücke zwischen den Amerikas allzu gut ins geopolitische Konzept passt. Nach gut 8 Stunden hat die Coral Princess den Atlantik fast erreicht. Der Karibikhafen Colón taucht auf. Hinter dem weißen Kreuzfahrtschiff verschwinden Regenwälder, Mangrovensümpfe und Süßwasserseen im Mittagsdunst. Auch der Isthmus von Panama hat ein einzigartiges Ökosystem. Auch gegen den Ausbau des Kanals gab es heftige ökologische Bedenken. Die Bauentscheidung in Frage stellen konnten sie allerdings nie. Miroslava Hereda, Sprecherin der Kanalgesellschaft. At the beginning in 2006 there were many voices against the project. Mainly the LOX project includes 9 water saving basins. 2006 gab es viele Stimmen gegen die Kanalerweiterung, vor allem gegen die neuen Schleusen. Im Moment haben wir keinen Mangel an Frischwasser, aber was, wenn der Regen ausbliebe? Die neuen Schleusensysteme werden daher Rückhaltebecken bekommen, die das Wasser zurückpumpen. Dadurch fließt 40% weniger Süßwasser ins Meer ab. Das gleicht den erhöhten Bedarf fast wieder aus. Auch das Risiko der Versalzung ist gering, da die Schleusenstufen zum Meer hin abfallen. A few voices from the workers' union, and there were political voices against the project. Dann gab es Kritiker, vor allem aus den Reihen der Gewerkschaften, aber auch aus der Politik. Sie warfen der Regierung mangelnde politische Transparenz und demokratische Beteiligung vor. Sie fordern, mehr Informationen über den Kanalausbau zu bekommen. La ampliación del canal es pagada por la autoridad del Canal de Panamá y sus presupuestos. Für die Kanalerweiterung wurde der zuständigen Behörde erlaubt, sich unabhängig vom Haushaltsbudget des Landes zu verschulden. Als Sicherheit genügten einzig und allein die gut 900 Millionen Dollar, die trotz der Ausbauarbeiten jährlich eingenommen werden. Ein Teil des Geldes für die Erweiterung kommt von der Kanalgesellschaft. Aber auch andere sind mit 2,3 Milliarden Dollar beteiligt. Die Europäische Investitionsbank, die Japanische Bank für internationale Zusammenarbeit, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Internationale Finanzcorporation und die Entwicklungsbank der Andengemeinschaft. Aber es gibt immer noch Leute, die mehr Details haben wollen. Zu den ständigen Nachfragern gehört auch der Journalist José Miguel Guerra. Von Anfang an hatten normale Bürger keinen Zugang zu Informationen. Alles wurde sehr geheim behandelt. Auch was der Ausbau wirklich kostet, ist immer noch nicht klar. Ich halte Transparenz aber für unabdingbar. Die zuständigen Stellen müssen die Bürger offen informieren. Es ist schließlich nicht ihr Geld, sondern das Geld aller. Entonces con la reversión de las tierras, que eran estaban las bases, y la administración del Canal de Panamá, pensamos candidamente de que el canal se iba a panameñizar. Sin embargo, el canal no se panameñizó, sino que Panamá se tuvo que canalizar. Mit der Rückgabe der Kanalzone dachten wir naiverweise, der Kanal werde sich panameisieren. Stattdessen musste Panama sich sozusagen kanalisieren. Denn für den Kanal gelten nach wie vor nicht dieselben Regeln wie für den Rest des Landes. Der Kanal bedeutet Geld. Nehmt es für die Entwicklung, haben sie uns gesagt. Der Kanal ist unantastbar. Das ist die Botschaft, die sie den Panamenios in den Kopf gepflanzt haben. Entwicklung ist unser oberstes Ziel. Und wie ist das am einfachsten zu erreichen? Mit dem Ausbau des Panama-Kanals. Donde? Más fácil, en el Canal de Panamá. Es ist Abend geworden. Auf dem Panama-Kanal geht der Schiffsverkehr weiter. Unaufhörlich, Tag und Nacht. Und im Radio singt Rubén Blades von der Schönheit seiner Heimat. Es el canto in memorial de un hermano, despertando a Panama. Panama. Kanal als Schicksal? Feature von Michael Marek und Sven Weniger. Es sprachen Tonio Arango, Martin Bross, Gregor Höppner, Hans-Gerd Kilbinger, Helena Galindo y Kilma, Jochen Kolenda und Oscar Ortega Sanchez. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Thomas Blockhaus. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.